Kundgabe 1797. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.01.1941. Pflicht der Verbreitung der göttlichen Offenbarungen. Unbeschreiblich verdienstvoll ist es, das Wort Gottes zu verbreiten. Das, was durch Gottes Gnade den Menschen vermittelt wird, soll nicht allein Gut des Einzelnen bleiben, sondern weitergeleitet werden den vielen Menschen, die es benötigen zu ihrem Seelenheil. Es ist die Menschheit in arger Not. Sie steht so fern von Gott, dass sie auch seinen Willen nicht mehr erkennt und in völliger Unwissenheit durch das Erdenleben geht. Die Erdenaufgabe des Menschen aber erfordert das Wissen darum, was Gott von den Menschen verlangt, und also muss es ihnen vermittelt werden. Und deshalb erwählet sich Gott Erdenkinder, die ihm zu dienen bereit sind, und gibt ihnen den Auftrag, seinen Willen den Menschen kundzutun. Er selbst unterweiset sie zuvor, auf dass sie nun ihr Wissen weitergeben können an die Mitmenschen. Ohne tatkräftige Hilfe geht die Menschheit zugrunde. Und tatkräftige Hilfe kann nur das Wort Gottes sein. Es wird aber zurzeit von den Menschen alles abgelehnt, was an Gott gemahnt oder in der üblichen, traditionellen Weise von bzw. über Gott gelehrt wird. Und deshalb gibt Gott aufs Neue den Menschen sein Wort. Er gibt ihnen Aufschluss über ihre Bestimmung und ihre Aufgabe. Er will ihnen näher kommen durch sein Wort. Er will sie vertraut machen mit allem, was die Schöpfung birgt. Er lässt sie den Zusammenhang aller Dinge erkennen und gibt ihnen die Gebote, die Grundbedingung sind für den Aufstieg zu Gott. Und willige Menschen sollen die göttliche Gabe verbreiten helfen. Sie sollen emsig bestrebt sein, die göttlichen Offenbarungen der Menschheit zugänglich zu machen. Sie sollen als eifrige Diener Gottes stets und ständig sein Wirken verkünden. Sie sollen die Mitmenschen teilnehmen lassen an dem köstlichen Gnadengeschenk, auf das das göttliche Wort Eingang finde unter den Menschen, ihren Glauben stärke und sie anrege, alles zu tun, um Gott wohlgefällig zu leben, also die Gebote der Liebe zu Gott und zum Nächsten zu erfüllen. So der Mensch weiß um den Willen Gottes, kann er erst zur Verantwortung gezogen werden, wenn er diese nicht erfüllt. Die Unwissenden können zwar nicht zur Verantwortung gezogen werden, sie können aber auch nicht ihr Erdenleben ausnützen und zu hoher geistiger Reife gelangen. Oder aber sie müssen außerordentlich liebetätig sein aus eigenem Antrieb. Das heißt, die Liebe muss in ihnen sein. Dann aber werden sie auch wissen um den Sinn und Zweck des Erdenlebens und um ihre Aufgabe. Denn Gott teilet sein Wort allen mit, die es begehren. Nur nicht immer äußerlich sichtbar, sondern in Form von gedanklicher Übermittlung. Denen aber, denen das Wort so zugeht, dass sie es niederschreiben können, liegt auch die Verbreitung dieses Wortes ganz besonders ob, denn sie empfangen große Gnade und sollen daher auch geben. Sie sollen das Evangelium verkünden allen, die es nicht abweisen. Amen.